Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Erstmal wünsche ich euch allen einen schönen Nikolaustag. Und passend zum Nikolaustag ist auch unser Thema heute Nacht, das heißt nämlich die geheimen Wünsche der Frauen. So, Mädels, ich möchte jetzt gleich hier mit euch reden über eure ganz geheimen Wünsche, über Wünsche, die ihr vielleicht noch niemandem erzählt habt oder vielleicht nur der besten Freundin oder ganz wenigen Leuten. Wenn ihr sie mir auch erzählen würdet hier heute Nacht, würde ich mich sehr geehrt fühlen. Ich würde auch gerne reden mit dem einen oder anderen Mann, der von den geheimen Wünschen der Frauen zu erzählen weiß, der sie vielleicht schon erfüllt hat, der eine Vertrauensperson von Frauen ist oder war und der halt Einblick nehmen kann in die Seele, in die Psyche der Frauen und der Mädels. Also meine Telefonnummer 0800 5678 111. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Die erste Frau, das erste Mädel, heute Nacht, Claudia, 18 Jahre, guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Claudia. Also, hui, jetzt bin ich ganz gespannt. Ja, also ich habe mehr oder weniger ein Problem. Ach. Ja, und zwar hätte ich gern mal einen Dreier gemacht. Naja, das ist doch kein... Ja. Wo ist das? Also ist ja kein Problem, ist ja erstmal ein Wunsch. Ne? Erstmal ja, erst ein Wunsch, aber auch ein Problem. Das ist schon klar. Das findet man nicht an jeder Ecke, ne? So eine Konstellation oder Menschen, die das machen wollen. Ja, also, ich habe einen Freund seit 3 Jahren. Mhm. Und ich hätte gern mit meiner Freundin gern einen Dreier gemacht. Jetzt hatte ich schon mal mit ihm darüber gesprochen. Mhm. Und er war sofort gierig danach. Also er hat sofort angebissen und ja, und dann habe ich auch mal dann hinterher mit ihr mal gesprochen, ja. Und sie war natürlich auch sofort dabei. Mhm. Jetzt habe ich das Problem, jetzt bin ich so eifersüchtig, ich möchte es gern machen, aber ich habe Angst, dass ich dadurch vielleicht hinter meinen Freund verliere. Also du willst und willst dann doch wieder nicht, ne? Ja. Also eine richtige Zwickmühle. Ja. Also auf jeden Fall ist es schon mal ein geheimer Wunsch, der schon gelüftet wurde, indem du es deiner Freundin gesagt hast und auch deinem Freund. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie realisieren wir dieses, ne? Ja. Also ganz wichtig ist ja, die erstmal herauszubekommen, steht dein Freund auf deine Freundin? Ja, das Also das weiß ich nicht, weil ich habe nicht gesagt, dass es die Freundin ist. Achso, er weiß gar nicht, um wen es sich dreht. So. Ich hatte nur zu ihm gesagt, ob er es gern mal, ob er was dagegen hätte und nein, aber er wäre sofort dabei, sagte er. Egal mit wem? Ja, ist egal. Ich könnte mir dann einen aussuchen. Ja, so scharf ist er drauf, ne? Ja. Aber jetzt auch nochmal die Frage an dich, was deine Freundin anbelangt. Wie sollte denn dieser Dreier aussehen? Möchtest du auch dann mit deiner Freundin auch erotische Spielereien treiben? Ja, na klar. Das klar. Ja, ja. Gut, ich weiß denn, es gibt auch Dreier, wo alles schön ordentlich und klassisch abläuft. Nein, du möchtest dann auch, wenn, richtig knallharten, schmutzigen Sex zu dritt. Ganz genau. So ist es. Hm. Wie ist denn dein Freund so generell drauf? Ihr seid 3 Jahre zusammen, das heißt, du kennst ihn sehr gut. Ja, eigentlich ist er so ziemlich locker. Mhm. Ich meine auch so in Sachen Fremdgehen. Ist er schon mal fremdgegangen? Also bis jetzt glaube ich noch nicht. Ich weiß es soweit nicht, soweit ich habe noch nichts rausgekriegt. Wenn du mit ihm an einem schönen Sommernachmittag durch die Straßen bummelst, giert er den Frauen nach und guckt er auf die Röcke, auf die Beine oder hält sich das so in Grenzen? Das hält sich eigentlich im Grenzen, aber er sagte schon mal, wir waren mal im Café und da saß mal so eine hübsche Frau und er sagte, mit der würde ich mal einen Dreier machen. Ja, das ist ja auch okay. Das ist ja doch kein Anti-Liebes-Beweis gegen dich. Ne? Nee, also. Nee. Nur das Problem ist, ich habe Angst, wenn die beiden hinterher zusammenkommen, weil sie springt, weil ich sagte ja, dass es halt mit meinem Freund dann wäre, mhm, und sie ist sofort drauf angesprungen. Aber ihr habt doch sicher auch schon so mal was zu dritt gemeinsam gemacht. Ne? Ja, wir waren schon zusammen draußen. Und ja, so, zum Beispiel. Wie funktioniert denn so die Beziehung zwischen den beiden? Ja, die verstehen sich eigentlich ziemlich gut. Und hast du denn den Eindruck, du kannst ja deinen Freund einschätzen, ob er auf diese besagte Freundin steht? Ja, da habe ich meine Zweifel. Ich weiß nicht so ganz. Es könnte doch, eigentlich könnte es doch schon sein. Er mag die doch eigentlich. So vom Aussehen findet, mhm, er sie toll. Weil damals hat er hat sie ja vorher mir gekannt. Mhm. Ja, und durch ihn habe ich sie ja kennengelernt. Mhm. Ja, und da bin ich nicht so, weil das ja so ist, ne? Ich weiß ja nicht, was er mit ihr vorhatte, vielleicht hat sie mir da auch was verschwiegen oder sowas. Und da bin ich in so eine Zwickmühle. Meinst du denn, dass er so charaktermäßig auch auf sie abfährt? Oder ist sie ihm eigentlich relativ egal? Ja, so, er spricht halt so großartig von ihr gar nicht. Also so egal eigentlich doch schon, ja, das schon. Also, unter diesen Kriterien würde ich dann fast sagen, wag es mal. Ist natürlich jetzt ein heikler Rat, ich weiß. Hinterher sagt Claudia zu mir, Mensch, Domian, du hast damals gesagt, wir sollen es machen und jetzt ist er weg. Ja. Aber das ist ja wiederum auch ein ganz tiefer Wunsch von dir, das mal zu dritt zu machen, ne? Scheint mir ja zu sein. Ja, es ist so. Dann würde ich einfach das mal riskieren, wenn du 3 Jahre mit ihm zusammen bist. Ist er auch so alt wie du, 18 Jahre? Nee, der ist 21. Na ja, gut. Das ist immerhin lange Zeit, in dem Alter, wenn man 3 Jahre zusammen ist. Und wenn das bisher gut gelaufen ist und ihr eine gute Beziehung habt, würdest du denn sagen, dass das eine solide Beziehung ist, die ihr beide führt? Ja, eigentlich doch. Ja, dann ran an die Puppen. Meinst du? Ja, klar. Klar. Und gibst du mir Bescheid, wie es war? Alles klar, ich rufe dich dann um. Ja, da bin ich ganz gespannt drauf. Okay. Danke, Claudia, alles Gute. Ja, vielen Dank nochmal. Viel Glück. Ciao. Tschüss. Die geheimen Wünsche der Frauen. Ich möchte mit euch, ihr Frauen, ihr Mädels, über eure ganz tiefen geheimen Wünsche reden. Das kann im sexuellen Bereich liegen, das kann aber auch vielleicht was ganz anderes sein, dass ihr sagt, ich möchte wahnsinnig gerne mal eine Rolle in der verbotenen Liebe spielen. Oder ich möchte gerne mal Moderatorin sein oder Sängerin sein. Ich habe es noch nie jemandem erzählt. Oder ich würde gerne modeln, obwohl ich gar nicht so aussehe. Aber es ist ein großer Wunsch von mir. Die Palette ist ja wahrscheinlich unermesslich, was man so für Wünsche, für geheime Wünsche haben kann. Was Frau so für geheime Wünsche haben kann. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, oder auch wenn Männer mir davon erzählen wollen, die vielleicht die geheimen Wünsche der Frauen erfüllt haben. 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jessie ist da und Jessie ist 18 Jahre alt. Hallo. Hallo. So. Und Domian, wie geht's dir? Gut, gut, danke. Und dir auch? Gut, ja. Und zwar, meine geheimen Wünsche sind, ich würde auch gerne mal Sex haben, also es geht um Sex. Und zwar habe ich eine bestimmte Vorstellung. Also ich habe seit 3,5 Monaten einen Freund, der ist 19 und ich bin 18. Und ja, also ich muss sagen, in unserer Beziehung läuft in Sachen Sex nicht so gut. Ich habe heute gerade mit dem Schluss gemacht. Genau wegen dem Thema Sex. Also bei uns in der Beziehung ist halt. Das heißt, du bist nicht mehr mit ihm zusammen. Du sagst das so beiläufig, ich habe heute mit ihm Schluss gemacht. Also er ist nicht mehr dein Freund, oder wie? Nee, also er ist nicht mehr mein Freund. Wir haben heute drüber geredet, gerade wegen dem Thema Sex, weil es so langweilig ist. Ja, und meine bestimmte Vorstellung ist, also ich suche den bestimmten Kick. Bei mir ist es halt so, bei meinem Freund, wir hatten immer Sex zusammen im Bett halt und es ist mir zu langweilig. Ja, und also ich suche den bestimmten Kick also ich stelle mir das halt so vor, zum Beispiel, wenn man jetzt im Fahrstuhl fährt. Und also ich habe da so eine Fantasie, wenn jetzt ein Mann in den Fahrstuhl einsteigen wird, zum Beispiel der Hausmeister. Der Hausmeister. Ja, genau, der Hausmeister zum Beispiel. Oder der liebe, gute Nachbar. Ja. Dass man mit dem halt so richtig kleinen Sex hat im Fahrstuhl. Aber das ist natürlich dann ein Mini-Quickie, ne? Von der 2. Etage in die 4. Etage. Ja, man kann ja auf den Stoppknopf drücken. Dass der hängen bleibt, der Aufzug. Ja, klar. Ja, natürlich, das kann natürlich dann sehr lange dauern. Ja, klar. Oder, dass man halt im freien Sex hat. Also, das wird mich schon antören halt. Das hast du bisher noch nie gehabt? Nee. Und ja, also mit meinen vorherigen Partnern schon. Nur bei meinem Freund ist es halt so. Sagen wir bei deinem Ex-Freund? Ja, bei meinem Ex-Freund, da ist es halt so, der ist halt. Der mag die traditionelle Methode, bevorzugt er. Ja, genau. Im also Bett, Missionarsstellung, Decke drüber und das war's da. Ja, genau. Also rein, raus und das war's da. Ja. Und ich denke mal schon, also es gibt so viele Paletten in Sachen Sex, wo man ausprobieren kann. Absolut, ja. Und ich denke mal auch, wenn man das Vertrauen zu einem Partner hat, sollte man das vielleicht auch ausnehmen. Jessie, hast du denn diese Wünsche deinem Ex-Freund auch mal so klar geäußert? Ja. Und er ist nicht drauf eingegangen. Er hat nicht gesagt, komm Jessie, ach komm, wir gehen gleich in Aufzug. Oder so. Hat er nicht gemacht? Ja, also ich habe schon, also ich habe mich immer auch vor ihm ausgezogen oder so und habe ihn irgendwie dazu gebracht, also versucht, dass er mit mir mal was ganz Verrücktes macht. Aber was ich halt merkte, also ich habe ihn auch schon drauf angesprochen, mit einem flotten Dreier mal zu machen oder so. Aber alles bei ihm jetzt? Nee. Sagen wir, er war eine Schlaftablette. Ja, genau. Wieso hast du ihn überhaupt angemacht oder wie ist es dazu gekommen, dass ihr vor dreieinhalb Monaten zusammengekommen seid? Wie wir zusammengekommen sind? Ja, eigentlich, also ich habe in der Bäckerei gearbeitet, und er neben dran in der Metzgerei. Aha. Und haben uns irgendwie kennengelernt. Ja, und ja, wir sind zusammen weggegangen und so weiter. Aber da und hast du noch nicht geahnt, wie langweilig er ist. Ja, also das habe ich erst mit der Zeit raus. Mit der Zeit. Am Anfang ist es ja immer noch alles neu, das ist ja klar. Klar, natürlich, ja. Aber das hast du relativ schnell rausgekriegt nach dreieinhalb Monaten, dass da nicht so dass das nicht der Vulkan ist, dieser Mann. Ne? Nee. Er kann vielleicht gut Schweine schlachten, aber kann nicht gut experimentell mit Frauen umgehen. Ja, genau. Also ich meine, am Anfang ist es immer aufregend, man arbeitet sich halt langsam immer vor. Ja. Aber irgendwann war es dann halt echt Routine, so, ja, wir ziehen uns jetzt aus, haben Sex. Verstehe. Darf ich zusammenfassen? Also die wirklich großen geheimen Wünsche oder die Highlights deiner Wünsche wären, ein Dreier und es mal im Aufzug zu machen und irgendwie im Freien, wie auch immer. Ja, genau. Aber halt, ja, wie gesagt, also ich träume auch davon, mit verschiedenen Männern irgendwie Sex zu haben. Also nicht, dass ich mit denen eine Beziehung habe. Also einfach nur jemand, den man nicht kennt, das ist ja gerade aufregend. Ja. Achso, du würdest gerne von mehreren Männern gleichzeitig verwöhnt werden, zum Beispiel. Ja, oder von einem ganz fremden Mann. Wie gesagt, der liebe Nachbar, den man eigentlich nur so kennt, oder den Hausmeister oder vielleicht der eigene Chef im Büro, auf dem Büro ist. Hoffentlich hat jetzt dein Hausmeister von deiner Wohnung nicht zugehört. Dann weiß der. Haben kein Hausmeister, also wir haben ein eigenes Haus. Achso, sonst hätte der gewusst, was er zu machen hat morgen, wenn er dich im Aufzug trifft. Ja. Ja, Jessie, also du hast jetzt deinen Freund verloren, aber ich glaube, so traurig bist du gar nicht darüber, ne? Ja, und so, also wir sehen uns ab und zu noch, also ich hoffe, dass sich da wieder was tut, aber ich denke es mal nicht. Ja, ich glaube, auch so wie du drauf bist, wirst du bald einen anderen haben. Ich wünsche dir jemanden, mit dem du all diese ganzen verwegenen Dinge tun kannst. Ja. Alles Gute. Vielleicht hört mich ja auch jemand, der mich vielleicht kennenlernen will. Nee, das machen wir jetzt nicht, sonst sind wir hier die ganz große Agentur von, ich meine, was du jetzt gerade gesagt hast, dann rennen die Männer uns hier die Bude ein, ne? Und das wollen wir ja auch nicht. Ja, klar. Und wir müssen dich auch schützen vor den bösen Männern, die vielleicht es gar nicht gut mit dir meinen. Ja, das stimmt. Ne? Jessie, alles Gute. Alles klar. Tschüss. Okay, Domian. Kerstin, 37 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Kerstin. Ja, hallo. Du gehst bitte auch noch näher an den Telefonhörer. Bin ich. So kann ich dich besser hören, ja. Die geheimen Wünsche der Frauen. Ja. Deine geheimen Wünsche. Ja. Sind einmal, ein Tag, wie Pretty Woman, mit so einem stinkreichen Schnösel in einer großen, fremden Stadt. Und diesen stinkreichen Schnösel zeigen und sagen, dass nicht nur Reichtum, sondern auch ganz einfache Dinge des Lebens, wie zum Beispiel Spaziergang im Park oder im Tierpark oder sowas, toller sein kann als ein Opernbesuch in der Met. Ah, aber das ist ja jetzt schon ein bisschen sehr verdreht. Du willst mit einem ganz reichen Mann einen Tag verbringen, um dem zu sagen, dass Reichtum gar nicht wichtig ist. Du wirst gar nicht von dem Reichtum profitieren, oder habe ich das falsch verstanden? Jetzt? Ja, das unser Reichtum, den wir haben als normale Bürger, mehr wert ist als eben so ein Goldcollier oder ein Oberbesitzer. Ich dachte jetzt, du hättest gesagt, ich möchte einmal im Leben einen Tag im Millionenreichtum schwimmen und mir alles erlauben. Nein, das nicht. Nein. Aber warum willst du denn der Top High Society, einen Vertreter aus dieser Gesellschaftsschicht, ein Millionär, ein Milliardär, dieses beweisen? Ja, weil ich glaube, die sind so ganz, ganz weit weg von der Realität, die auch regelrecht steril leben. Ja, nun könnte man ja denken, nun gut, soll uns egal sein, selbst schuld. Warum willst du die quasi missionieren und sagen, passt mal auf hier, der Spaziergang am... Weil die irgendwann, bevor sie mal ganz, ganz reich waren, auch da waren und die das so ganz schnell vergessen haben. Nachdem da Reichtum gekommen ist, war das dann alles schön, Glimmer und Glanz und mal so eine ganz einfache Sache wie so normales Abendessen. Nicht irgendwo pikant, sondern ganz normal, meinetwegen auch ein Dönerstand oder so. Ich muss jetzt ganz hartnäckig fragen, was hast du davon, wenn die einsehen, solche Sachen können schon... Ich will ja nicht, dass die es einsehen. Du willst gar nicht, dass die es einsehen. Warum willst du es denn überhaupt? Ich will nur die Augen sehen, wie sie staunen können, wie man mit 30 Mark am Tag auch was Tolles erleben kann und nicht mit 30.000 Mark am Tag. Also, das müsste ja irgendwie vielleicht zu bewerkstelligen sein. Wir brauchen jetzt nur einen ganz stinkreichen Mann, ne, der sich einen Tag mit dir irgendwo rumtreibt. Mein Traummann. Was, dein Traummann? Ach, das muss auch noch ein Traummann von dir sein, oder wie? Nö, muss nicht. Nee, also das wäre ja super toll. Das wäre egal, irgendein ganz reicher Mann. Mhm. Alter ist auch egal. Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich eine sehr, lustige Vorstellung. Der müsste sich dann melden und der muss gar nichts bezahlen. Die 30 Mark kannst du ja vielleicht noch bezahlen, ja, fürs Abendessen. Die hätte ich dann auch noch. Würdest du denn dann danach mit diesem reichen Mann, mit dem superreichen Mann, auch noch Kontakt haben wollen? Nach diesem Tag? Wollen. In einem normalen Gespräch, ein normales. Mhm. Ja, also das wäre ja schon toll. Wäre schon toll. Jetzt sag mir noch, wie du auf diese Idee kommst. Ist ja nicht so eine ganz normale. Weil das mein Traumfilm ist. Ich gucke diesen Film einmal im Monat mindestens an und ich kriege jedes Mal, ja genau, jedes Mal irgendwelche neue Szenen und denke, das müsstest du mit diesem Mann, Peter Maffay zum Beispiel, erleben. Ah ja. Ja, also in diesem Fall würde ich mal sagen, das wird nicht so eine Flut sein, wie gerade bei Jesse, wenn sich jemand meldet. Wenn sich jetzt ein ganz steinreicher Mensch meldet, melden würde bei uns und der bereit wäre, dieses Spielchen einen Tag mitzumachen. Ja, aber nicht da mit dem kleinen Hund. Mit dem kleinen Hund? Mhm. Wie meinst du das mit dem kleinen Hund? Ja, dieser Modeschnüffel. Ach der? Herr Mooshammer meinst du? Genau. Nein, Herr Mooshammer wird es wahrscheinlich nicht machen. Aber ich glaube übrigens, dass Herr Mooshammer sehr gut einzuschätzen weiß oder wertzuschätzen weiß, was Reichtum bedeutet und dass der auch sehr einfach leben kann. Ich glaube, das täuscht so ein bisschen, dieses Shishi, was er um sich verbreitet. Ich glaube, dass das ein ganz solider Typ ist. Egal. Aber bei dem hätte ich wahrscheinlich irgendwo Komplexe, mit ihm eine Bratwurst zu essen. Ist das wahr? Ich glaube, ich brauchtest du bei dem aber nicht zu haben. Mhm. Herr Mooshammer, wenn Sie uns zuschauen sollten... Vielleicht ging das ja doch mit der Kerstin. Einen Tag. Die Kerstin möchte sogar mit Ihnen mal eine Bratwurst essen. Ja, das musste ja nur nicht gerade so rauskommen. Also Kerstin, wenn sich ein stinkreicher Mann bei uns meldet, ein Millionär, ein Multimillionär. Ja, so dolle muss es ja auch nicht sein. Ja doch, wir wollen jetzt hier nicht kleckern, wir wollen klotzen. Ne? Dann werden wir euch zusammentun und dann einen Tag. Und dann erzählt ihr beide davon, okay? Okay. Alles Gute. Okay, danke dir. Wiederhören. Übrigens, Kompliment an deine Sendung. Vielen Dank. So toll, ich sehe Sie jeden Abend. Dankeschön. So, tschüss. Tschüss. So, die geheimen Wünsche der Frauen. Über das Thema unterhalten wir uns hier. Und jetzt auch mit der nächsten Anruferin, mit der Sarah. Und die ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Also. Ist das schön, dich zu hören. Ja, ich finde es auch schön, dich zu hören. Du bist so ganz nah. Manche, das ist prima. Manche sind immer ganz weg und du hast eine sehr schöne Stimme. Dankeschön. Eine sonore Stimme. Also, die geheimen Wünsche von Sarah. Ja, meine geheimen Wünsche, es ist jetzt auch ganz, ganz schwierig, das ums Thema zu kommen. Ich bin total aufgeregt. Ich unterwerfe mich gerne, Domian. Du unterwirfst dich gerne. Ich unterwerfe mich gerne. Mhm. Das weiß ich schon seit ein paar Jahren, lebt es aber ganz frisch seit 3 Monaten ein bisschen aus. Also ist das noch fast geheim, das Ganze? Ja. Also das weiß außer meinem Freund niemand. Ist das eine neue Freundschaft, die du da... Ja, ich bin frisch verliebt. Und hat dieser Freund dich da auch ein bisschen motiviert, dieses zu leben? Oder hast du dich getraut, es ihm zu sagen? Oder wie kam das? Ja, das kam so, dass es jetzt das erste Mal passiert ist, dass ich mich in einen Mann verliebt habe, der auch ein optisch ein Mann ist. Also er ist groß und bisher habe ich eher sehr schlanke, mächtige Freunde gehabt und auch von der Psyche her eher weich und vielleicht auch sogar ein bisschen weiblich und jetzt ist halt wirklich, er ist einfach ein Mann. Ein Kerl, ein richtiger Kerl. Ein Macho. Ja, also ich denke, er wird im Moment auch gerade zugucken und ich denke auch, er wird wissen, wer ich bin. Und hat er das denn so ein bisschen gefördert, dass du dich dann hingeben kannst? Und ja, also es hat sich so richtig, ich hab eben im Vorgespräch schon überlegt, wie sich das denn genau entwickelt hat. Ich glaube, irgendwann sind wir dann drauf gekommen, relativ schnell, dass so die pure Zärtlichkeit und der Blümchensex, das reicht nicht. Also das ist auch schön. Das ist durchaus auch sehr, sehr zufriedenstellend und macht auch Spaß. Aber das hast du ja viele Jahre gehabt, ne? Genau. Ja. Und die härtere Gangart, ja, sind ganz, ganz neue. Aber ist auch ein guter Zufall, dass er dann auch die andere Seite bedienen kann, ne? Dass er die dominante Seite auch bedient. Müsste ja auch nicht unbedingt der Fall sein. So, jetzt wollen wir mal Butter bei die Fische tun. Über was reden wir denn konkret? Du hast gesagt, du unterwirfst dich gerne. Ja. Was heißt das denn genau? Das heißt, jetzt wird's schwierig. es hat halt so angefangen, dass ich ihm mitgeteilt habe, dass ich mich wohl auch ganz gerne, also er hat mich halt dann auch zuerst mal gefragt, so was denn so meine Wünsche sind, und dann habe ich ihm mitgeteilt, dass ich mich schon gerne, nein, halt, Domian, nicht so simpel. Ich bin wieder trivial, ich meine schon. Nein, dass er mich zum Beispiel zuerst mal ganz vorsichtig fesselt, eher mit Seidenschals, und dass er mich auch vielleicht psychisch ein wenig unterwirft. Indem er dich beschimpft? Nein, nicht beschimpft. Ach du, ja, nicht so einfach. Entschuldige, wenn ich so doof frage, aber ich merke schon, du bist eine anspruchsvolle, devote Person. Ja, sicher, sicher. Also, zumal man mir, glaube ich, auch draußen im Leben das überhaupt gar nicht anmerken würde, dass ich devot bin. Also nein, ich denke, da würde man vielleicht eher denken, dass ich eine ziemliche Powerfrau bin, dass ich dominant bin, dass ich sehr gut weiß, was ich will. Also er darf dich nicht mit vulgären Begriffen beschimpfen. Nein, er zum Beispiel, was wir neulich gemacht haben, was ich sehr, sehr schön fand. Ach, er wird zuhören, er wird jetzt hören. er hat mich halt gefesselt und ich kniete vor meinem Bett und dann hat er mir einen Kuss gegeben und hat mir dann gesagt, so, und das ist der letzte Kuss, den ich dir jetzt geben würde, und jeden nächsten Kuss wirst du dir erfragen. Erfragen? Ja. Das heißt, ich werde keinen Kuss mehr bekommen, ohne dass ich mich darum bitte. Mhm. Und ich hatte an dem Abend, es ist auch ganz, ganz neu, dass ich habe so meine ersten Erfahrungen jetzt ein bisschen mit Hasch gemacht. Und ich war halt dann dementsprechend auch drauf, also ganz genau weiß ich es gar nicht mehr. Aber irgendwann habe ich halt dann um etwas gebeten. Ich denke, es war ein Kuss. Und dann hat er nur noch so, stand er hinter mir und hat irgendwie nur noch höhnisch gelacht. Und ich würde doch selbst nicht glauben, dass ich jetzt das bekäme, was ich jetzt möchte. Und also es... Das ist natürlich, wenn man das nicht gewohnt ist, schon erstmal eine erniedrigende Situation. Aber so genau möchtest du das auch, ne? Ja, genau. Diese ganze psychische Komponente, die finde ich schon klasse. Und es ist jetzt halt auch so, dass ich am Wochenende in der Stadt war und ganz mutig in einen Sexshop gegangen bin. Und habe jetzt tatsächlich jetzt auch mal ein ganz langes Seil gekauft. Ein schwarzes, schönes, langes Seil. Ein schwarzes, langes Seil. War das schon im Einsatz? Nein, das hat er auch noch nicht gesehen. Jetzt weiß er das ja, wenn er zuschaut. Ja, so. Er hat von mir auch schon Post bekommen. Ich habe mir auch ein Bondage-Buch gekauft und habe da auch schon dementsprechend was fotokopiert und habe gedacht, naja, vielleicht kann er zu Hause ja schon mal ein bisschen reingucken. Was genau soll er jetzt, vielleicht am Wochenende, wenn ihr euch seht, ich weiß nicht, wann ihr euch seht, was soll er mit diesem schwarzen Seil machen? Mit dir, an dir? Ja, anstatt einfach so mal versuchen, das Ganze ein bisschen mehr auszuüben. Also sich anstatt mit Seidenschals zu fesseln, das ist ein Seidenschals, naja. Ja, das ist ja Pillepuh, ne, mit Seidenschal. Dann muss es auch nicht richtig sein. Also das kann dann auch durchaus ein bisschen fester sein, das kann ein bisschen länger sein. Ja. Und es gibt halt auch ganz spezielle Arten zu fesseln. Das habe ich in diesem Buch halt auch gesehen. Mhm. Wie gesagt, das ist für mich ja alles vollkommen neu. Mhm. Und das regt dann halt auch sehr die Fantasie an, was man alles fesseln kann. Und Sarah, könnte man dir eine Freude machen, wenn man dich so gefesselt so 3-4 Stunden im Schlafzimmer liegen lässt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also da muss ganz klar Ansprache da sein. Mhm. Und also es ist so, dass das mit dem Unterwerfen, das ist halt so, es ist schon noch ein bisschen eine Spielart. In der Situation sollte es auch schon sehr, sehr heftig rüberkommen. Mhm. Aber, ich merke schon, das ist ein kleines Kunststück, das dir dann sehr schön zu gestalten. Ja. Man muss das schon mit Fingerspitzengefühl und auch mit Niveau machen. Ne? Richtig. Ja. Meinst du denn, wenn du jetzt mal so deine wilden Träume schweifen lassen würdest, dass es auch in die Richtung gehen könnte, dass er dir aktiv Schmerz zufügen soll? Ja, jetzt sind wir nämlich genau da. Also was ich vor dem Seil schon hatte, ich habe mir vor 14 Tagen in diesem Shop eine Peitsche zugelegt. Du eröffnest hier große Geheimnisse. Ich mag das schon, wie du das so sagst. Das ist wirklich alles ganz geheim, ne? Ja. Das weiß niemand. Eine Peitsche hast du jetzt zugelegt. Ja, das ist tatsächlich geheim. Man hat mir erzählt, und ich habe es selbst auch schon gesehen in Sexshops, dass die Schweine teuer sind, ne, diese Peitschen. Du wirst es nicht glauben, das Seil war genauso teuer. Wie teuer? Wie viel hast du ausgegeben für Seil und Peitsche? 140 Mark. Beides zusammen? Na, ja, beides zusammen, genau. Das geht ja noch. Ich hab mal so eine Peitsche gesehen, die kostet irgendwie 100 Mark. Das ist doch Wahnsinn. Also es ist, die ist schon ganz nett, aber ich habe halt geguckt, die gibt's in unterschiedlichen Preisstufen und das ist jetzt so eine, die hat, ich habe mal durchgezählt, 15 einzelne Teile dran hängen und ist halt aus Leder und ist okay. Man hat mir mal erklärt, das ist so teuer, weil das Handarbeit ist. Das sind so kleine Handwerksbetriebe. Ja, ich glaube sowieso selber doch, nicht. Das sind so kleine Handwerksbetriebe, die das extra für ach Mann, für die euch kommen hier irgendwie aus Japan oder was weiß ich woher. Ich weiß nicht, vielleicht war's, Produktion vielleicht war es ein besonderer Sexshop. Also, jetzt hat dein Freund dieses Jahr auch via Fernsehen oder Radio zum ersten Mal gehört, dass du eine Peitsche gekauft hast. Nein, das mit der Peitsche, das war ja schon vor 14 Tagen. Also das ist schon, das haben wir auch schon, die haben wir schon im Einsatz gehabt. Die war auch schon im Einsatz. Die war schon im Einsatz. Und das ist, du hast es ja jetzt gerade gefragt mit Schmerzen. Das ist so ein bisschen der Punkt, mein lieber Freund, der du jetzt auch zuhörst. Er steht nämlich, glaube ich, so ein bisschen drauf. Mhm. Wenn er merkt, dass ich richtig Schmerzen empfinde, das macht ihn, glaube ich, an, so dieses Zwischenteil. Also so ein bisschen einfach nur geschlagen werden, das ist es auch nicht. Also das darf schon ein bisschen zwiebeln. Mhm. Aber es darf ein bisschen zwiebeln. Es darf halt nicht zu heftig sein. Also so seine Vorliebe ist halt, mir ins Bein zu beißen. Ja. Und das habe ich überhaupt gar nicht gern, weil jetzt ist halt wieder so, er hat mir so ins Bein gebissen, dass ich richtig dicke blaue Flecken am Bein habe. Ja, ich arme, genau, du Miriam, bemitleide mich mal. Du, so. du armes Ding. Ich bin kein Ding. Das hatten wir doch schon mal in deiner Sendung. Du Ding, du, oder? Nein, die sind jetzt so anders. Du Stück. Ja, genau. Nein, so nicht. Also, das ist auch so eine Gratwanderung für deinen Freund, ja, dann, wie hart er an dich rangehen. Ja, und das ist halt auch, das merke ich wirklich, das ist ganz diffizil. Also neulich haben wir es auch mal mit Kerzenwachs so ein bisschen versucht. Mhm. Das ist schön, ja. Mhm. Jetzt sag mir mal grundsätzlich, Sarah, das ist eine neue, das ist ganz neu in deinem Leben, dass du es praktizierst. Ja. Wie lange, du bist 35 Jahre alt, habe ich gerade gesagt, wie lange erahnst du das denn in dir, dass das in dir ruht, sowas, dass es das in dir gibt? Ich habe vor 3 Jahren einen ganz schweren Punkt in meinem Leben gehabt und bin da auch was abgerutscht und habe dann auch mit einer Psychotherapie angefangen und da ist das so ein bisschen rausgekommen. Was alles bei Psychotherapien rauskommen kann. Ja. Und zuerst habe ich mich dafür auch fürchterlich geschämt und habe gedacht, oh Gott, habe mir dann auch Bücher gekauft, was das alles für Auswirkungen haben kann in psychologischer Hinsicht. Und ich denke, das ist Schmarrn. Also im Prinzip kann man dir ja jetzt nur gratulieren. Du hast das entdeckt und hast jetzt auch noch einen Mann gefunden, mit dem du es praktizieren kannst und der offensichtlich ja auch. Ja, nur Domian, wünsche mir mal, dass ich den halten kann. Das ist ganz, ganz schwierig, weil dieser Mann hat noch eine andere Frau. Ja. Ja, du musst natürlich jetzt dich anstrengen, ne? Eben. Und du darfst dich aber auch nicht zu sehr an ihn ranhängen. Das ist genau der Punkt und das tue ich im Moment. Also das ist dann dieses Schwierige bei dem Masochistischen. Dann auch wirklich da rauszukommen und zu sagen, so bitte, ich stehe jetzt meine Frau, ich bin selbstbewusst und ich komme auch durchaus alleine klar, wenn er dann, was weiß ich, 2 Wochen mich nicht sieht und seine Freundin sieht. Und ja, da musst du sehr tapfer und sehr diszipliniert sein. Das ist wirklich eine Gratwanderung. Ja. Ne? Und das ist gerade, wenn man so eine Ader dann hat, das ist nicht einfach. Wann seht ihr euch jetzt wieder? Ich weiß es nicht. Du weißt ich hoffe, es dauert nicht mehr lang. Also ich ahne mal fast, dass am Wochenende wahrscheinlich seine Freundin da sein wird und dass ich mich noch ein bisschen gedulden muss. Also muss das schwarze Seil noch ein bisschen in der Schublade liegen? Ja, leider schon. Ich hoffe, er hört zu. Sarah, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ja, danke gleichfalls. Und ich hoffe, dass du die Gratwanderung hinkriegst, um diesen Mann zu halten, wenn der so toll ist für dich. Und du, ja, noch ganz kurz, bevor wir das Gespräch beenden. Ja. Ich finde dich so toll. Ach. Also du hörst es ja immer wieder. Das darfst du jetzt nicht sagen. Dein Freund hört ja das auch. Das weiß er. Das weiß er ganz genau. Du machst mich verlegen und ich laufe jetzt rot an. Ja. Doch, du bist es. Du bist einfach klasse. So, Sarah, ehe wir jetzt ins Stammeln geraten beide, beenden wir es. Ja. Ich bedanke mich fürs Kompliment. Ich gebe es wirklich zurück. Tolle Stimme, tolle Frau und hoffe, dass ihr viel Spaß miteinander habt, ihr beiden. Dankeschön. Alles Gute. Ich wünsche dir ganz, ganz schöne Weihnachten. Ich dir auch. Vielen Dank. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss, Domian. Tschüss. Heieieiei. Jetzt haben wir einen Mann. Das ist interessant. 21 Jahre erst. Und Timo heißt er. Ja. Hallo, Timo. Hallo, Domian. Die geheimen Wünsche der Frauen. Darüber willst du mir erzählen. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich als Mann durchkomme. Doch, aber ihr dürft. Ich habe ja gerade gesagt, die Männer dürfen auch anrufen, wenn sie das wollen. Ja, das habe ich mitbekommen. Bin jetzt auch sehr, sehr aufgeregt, weil ich schon so lange in der Leitung bin und wirklich nicht damit gerechnet habe, dass ich wirklich mit dir verbunden werde. Ich glaube, also wirklich, Kompliment für deine Sendung muss ich dir nicht machen. Das ist irgendwie Konsens bei allen. Dankeschön. Aber ich habe einen riesen Wunsch und ich eigentlich weniger, meine Freundin. Mhm. Wir sind seit 3 Jahren zusammen, ich bin 21 Jahre. Jetzt aber bitte keinen Dreier mit Domian, ne? Immer häufiger erwähnt und auch jetzt mit zunehmender Zeit, wo wir zusammen sind, dass sie wirklich Lust hat auf Gruppensex, primär jetzt mehr mit Männern vom Anteil her. Hörst du mich eigentlich? Hallo? Und, hallo? Bitte? Hörst du? Ich rede immer und du hörst das nicht direkt. Also, ja, ich habe dich jetzt nicht gehört. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Hast du mich denn gehört? Ja, ich höre dich sehr gut. Ja. Aber es läuft jetzt nicht darauf hinaus, dass du mich jetzt zum Gruppensex einlädst mit deiner Freundin. Nein, und dir. Überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, also ich habe jetzt einfach angerufen, weil es ja die Frauenwünsche sind. Ja. Und ich wollte eigentlich mit dir den Frauenwunsch meiner Freundin diskutieren. Ja, gerne, das machen wir. Weil ich habe an einem Punkt wahnsinnige Schwierigkeiten, Domian. Mhm. Ich bin für alles offen und ich glaube auch, dass das, was ich mit meiner Freundin diskutiere und zu den Visionen, zu denen wir kommen, dass das nur geht, weil wir so witzig und kreativ sind, auch im sexuellen Bereich. Also, was ist der Wunsch? Und meine Freundin möchte mit mehreren Männern schlafen. Oder irgendwie jetzt nicht diese, ich sag mal, billige Swingerclub-Schiene fahren, aber da gibt's dann so, das ist jetzt sehr abstrakt dargelegt, aber so Schilderungen von ihr, dass sie sich vorstellen kann, mit so einer Fußballmannschaft nach dem Auswärtsspiel in einem Reisebus zu sein. Ne? Ja, das hat mir auch Fußballer schon mal. Gibt's ja in der ersten Bundesliga genügend. Naja, es geht so. Und sie möchte aber auch, dass ich dabei bin. Und wir haben das noch nie gemacht, wirklich nicht. Und sie drängt aber so ein bisschen da drauf, das merke ich. Und drängt ein bisschen da drauf, aber ich habe wirklich da meine Schwierigkeiten, weil ich habe eigentlich Angst vor der Situation, wenn das dann so da ist, wenn wir nackend miteinander irgendwie Sex haben, dass ich damit Schwierigkeiten habe. Also theoretisch bin ich für alles offen und diskutiere mit meiner Freundin alles. Also ich meine, es ist ja schon schwierig zu arrangieren, ne? Also es ist schon schwierig, einen Dreier zu arrangieren, geschweige denn mit einem ganzen Bus von Fußballspielen. Ja, also Domian, wenn ich dir jetzt mal so, wenn ich das insgeheim mit meinen Freunden diskutiere, dann kommt immer so der Stammtischspruch, na, das ist doch kein Problem, bringt doch einfach mit. Das ist aber der Stammtischspruch, da gehört ja ein bisschen mehr zu, als jetzt hier auf einer Party meine Freundin irgendwie offen darzulegen. Das würde ich ja nie tun. Also dieses Thema, was du jetzt ansprichst, das hatte ich vor einer ganzen Weile mal hier in der Sendung, eine Weile, kam das immer wieder. Das heißt, man nennt es auch Gangbang, Banggang. Wenn eine Frau sich verwöhnen lässt von vielen, vielen Männern gleichzeitig. Ja. Finde ich eine krasse Sache. Und ich will krasse sagen... Krasse Sache? Nein, eine krasse Sache. Und ich würde sagen, ich könnte damit als Freund nicht umgehen. Ich habe in der Theorie, habe ich zu meiner Freundin immer gesagt, warum denn nicht? Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn es dann soweit ist. Ne? Ja, die Frage ist ja auch, hast du irgendetwas davon, außer dem Schmerz vielleicht und dem Ekel oder der Eifersucht? Also ich glaube schon, dass es mich auch sexuell irgendwie erregt, glaube ich schon. Sie möchte ja, also ihr Wunsch ist ja, dass ich passiv dabei sitze. Aber ich glaube, dass wenn man sich dann zu einer solchen Sache annähert, dass man dann vielleicht dann auch einen Konsens findet, dass vielleicht doch die ein oder andere Frau oder Freundin noch dabei ist und dass wir nicht 10 Männer und eine Frau sind, sondern dass... Aber nehmen wir mal an, das ist mit der Leitung wirklich nervig, du hörst mich nie sofort, wenn ich was sage, ne? Nehmen wir mal an, es ist keine andere Frau dabei und da sind nur 10 andere Männer. Ja, dann kann ich mir das sehr unangenehm vorstellen. Eben. Was ist für dich daran dann noch erregend? Das stimmt, aber findest du nicht, dass ich diese Erfahrung sammle? Ich weiß es nicht. Du kannst mir auch nicht sagen, dass ich das morgen so empfinde, wie du das dir vorstellst zu empfinden. Du hast die Erfahrung auch noch nicht gehabt, oder? Nein, habe ich nicht. Nein, sondern nein. Wir leben abstrakt in unseren Gedanken. Es ist Theorie, ja. Es ist Theorie. Und das ist reine Theorie. Mhm. Dennoch möchte ich meiner Freundin diesen Wunsch nicht verwehren und offen für alles sein. Wir sind in allen Dingen offen. Also wenn du da, also ich ginge da ganz anders rein. Ich würde gleich sagen, nein, das möchte ich nicht, damit kann ich nicht umgehen, das ist mir eine Nummer zu heftig. Aber so scheinst du nicht drauf zu sein. Lass mich eben sagen. Wenn du doch so eine gewisse Offenheit da signalisierst, dann probiert es doch mal einmal aus und dann kannst du etwas sagen darüber und sie kann etwas sagen. Und daraus kann man Konsequenzen ziehen. Domian, aber dann erst mit 2 oder 3 Männern und nicht gleich mit einem Mannschaftsbus. Ja, natürlich, ja. Also das ist ja so. Ja, aber sie hat ja dann so einen Haremtraum auch mal gehabt vor ein paar Monaten. Ja, da muss sie halt auch mal ein bisschen zurückschrauben und 3, 4 Männer tun es dann auch erstmal. Ja, meine ich auch. Ja. Aber dennoch habe ich Angst über meine Konsequenz, weil ich bin eigentlich auch schon, was Sexualität angeht, mit anderen eifersüchtig, also mit anderen Männern, wenn sie flirten auf einer Party. Also bei mir steckt schon sehr viel Eifersucht. Das dann in der Sexualität zu erleben mit anderen Männern, das halte ich für sehr schwer. Obwohl ja, ich mich auch. Sehr offen tue. Ich auch. Also es wäre bei mir nicht nur eine Frage der Eifersucht, sondern auch eine Frage des Geschmacks und auch des Stils. Es wäre undenkbar für mich. Das finde ich auch, die Stilfrage, die wird da gar nicht, die wird da auch gar nicht berücksichtigt bei meiner Freundin, sondern sie sagt, es ist mein Wunsch und ich erwarte das auch nicht, aber es wäre schön, wenn du dich dem annäherst. Ja, es ist immer eine Frage in Beziehungen, ob man, es ist ja grundsätzlich eine Frage, ob man allen tiefen Gelüsten, die so in einem ruhen, ob man denen nachgehen muss. Ich finde nein. Also ich finde, das ist eine moralische Schranke. Ich finde schon, dass man sich auch Grenzen setzen sollte und vor allen Dingen müssen die Grenzen da gesetzt werden, wenn ich meinen Partner, wenn ich den Menschen, den ich liebe, durch einen solchen Wunsch vielleicht auch verletzen würde. Da wäre mir mein Partner immer wichtiger als meine tiefen Gelüste. Aber, Domian, darf ich da einschränken? Mhm. Ich finde das okay, was du sagst, und ich kann das auch unterstreichen. Aber wie kannst du dir dann in der Medienlandschaft, in der wir leben, diese Swinger-Club-Angebote und auch diese Berichterstattung in den Fernsehsendern, gerade in den privaten, und diese, man hat da so den Eindruck, dass das immer mehr gesellschaftlich relevant wird, so diese Sachen. Findest du einen Einfluss darauf, dass meine Freundin jetzt mit 19, die ja in dem Zeitalter groß geworden ist? Vielleicht. Es kann sein, dass eine Auswirkung davon ist, ja. Aber Timo, grundsätzlich lass uns jetzt nicht über Medien reden und Medienschelte betreiben. Okay. Es ist sehr schwer, da einen Rat zu geben. Also wenn du eine gewisse Offenheit da hast und dann, wie ich gerade schon sagte, dann mach es. Aber mir ist auch ein bisschen unwohl, fast schon zu sagen, dann mach es, weil mir die ganze Sache einfach auch nicht so mein Ding ist. Ja. Aber sonst mach das einmal und dann kannst du sagen, nein, nie wieder. Es ist der letzte Dreck, nicht mit mir. Und dann weißt du Bescheid und hast deine Erfahrung gemacht. Domian, ich probiere das. Und du rufst mich bitte auch nochmal an. Ich rufe dich auf jeden Fall nochmal an und alles Gute. Danke, dir auch. Für die Sendung. Danke schön für tschüss. Alles. Tschüss. Domian, tschüss. 1.37 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Sekunden, hier ist der Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema die geheimen Wünsche der Frauen und ich möchte natürlich hauptsächlich gerne mit Frauen reden, die mir ihre geheimen Wünsche erzählen oder aber auch mit Männern, die von den geheimen Wünschen ihrer Freundinnen, ihrer Frauen vielleicht berichten können oder die Wünsche ihrer Frauen, die geheimen Wünsche vielleicht erfüllt haben. Telefonnummer 0800 5678 111 und Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin, das ist die Vera und Vera ist 36 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Vera, jetzt bin ich gespannt auf deinen geheimen Wunsch. Ja, mein geheimer Wunsch. Ja, ist erstmal gar nicht so einfach, das so richtig zu formulieren. Mhm. Also mein geheimer Wunsch ist eigentlich letztendlich, obwohl ich, wie meine vor dem Herrn, der jetzt gerade gesprochen hat, die Dame da, sagte, dass sie auch eine ziemlich dominante Persönlichkeit wäre, eigentlich im normalen Leben. So ist es bei mir im Prinzip auch. Mhm. Aber letztendlich mein Grundgedanke oder mein Wunsch, der bis jetzt noch nie richtig erfüllt wurde, wäre eigentlich von einem Mann richtig in Besitz genommen zu werden. Das heißt für mich also, der könnte mich von mir aus auch irgendwie 2-3 Tage oder was in einen Raum, ich denke jetzt mal fantasiere mal, Keller sperren und einfach machen, was er möchte. Also verlangen, was er will. Also du hättest gar nichts dagegen, dich, wie ich gerade scherzhaft sagte, dass man dich gefesselt ein paar Stunden irgendwie in der Ecke liegen lässt. Das würde natürlich auch dazu gehören, letztendlich, ja, weil ich mich dann richtig unterwerfen würde. Das ist bei dir, glaube ich, stärker ausgeprägt, was gerade bei der Sarah, die ja noch ein bisschen vorsichtig und tastend an das Ganze herangehen. Das ist schon vom Kopf her sehr, sehr stark ausgeprägt schon. Ich habe da auch gewisse Erfahrungen dahingehend schon so von meiner Seite her. Und wollte ich gerade schon mal fragen. Du hast es schon ein bisschen gelebt irgendwann. Ja, doch schon. Ich hab da mal jemanden kennengelernt, wo ich also wusste, dass die Neigung dahingehend also da ist und war einfach nur neugierig, wollte es einfach nur wissen und habe gedacht, so jetzt mach das mal Und ja, und dann haben wir da einfach, ich sag jetzt mal, gespielt. Ja. Und ja, das ist natürlich wiederum eine ganz wichtige Sache, dass man dann auch irgendwo Vertrauen hat. Und das ist wiederum der Punkt, wenn ich also sage, mich einfach von irgendeinem Mann nicht im Keller sperren zu lassen oder so. Das ist ja so dieses Paradoxum dabei. Mhm. Also das ist eine ganz wichtige Angelegenheit dann für mich. Also das ganz super großes Vertrauen, also 100% ist schon fast zu wenig. Ja. Vertrauen da ist, um da, dass ich eben halt mich so fallen lassen kann und so funktionieren kann, wie dieser Mensch das dann von mir in diesem Moment verlangt. Also du hast ja schon ein sehr gewichtiges Beispiel genannt, nämlich dich in einem Keller einsperren zu lassen, vielleicht sogar über längere Zeit. Ja. Gibt es in der Fantasie noch gesteigerte Vorstellungen, was du gerne... Selbstverständlich gesteigerte Vorstellungen. Natürlich, also das würde auch dahingehend, so wie die Vorrednerin sagte, dann also von wegen mit diesem Bondage und auch natürlich mit Schlägen, sprich Peitsche und solche Dinge, die ich sehr, sehr erotisch finde. Also die ganze Palette, was so der SM-Bereich zu bieten hat. Richtig, richtig. Wahrscheinlich mit einem, die Grenzen sind natürlich immer schwierig zu definieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, du wirst Schmerz möchtest du empfinden, aber wahrscheinlich, schon, ja, aber, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich auch bis zu einem bestimmten Grade, oder? Nee, das würde ich dann dem Mann überlassen, sonst würde ich mich ja nicht, wie ich mir das vorstelle, richtig unterwerfen können. Also dürfte der Mann dich, jetzt formuliere ich es mal ganz drastisch, dürfte der Mann dich blutig schlagen? Nein, aber das würde ich mir natürlich nicht vorstellen. Das würde ja wiederum mein Vertrauen dann in dem Moment missbrauchen. Ne? Also da ist ja die Grenze da, ne? Du sagst also so noch nicht. Bist du im Moment in einer Beziehung? Nein, im Moment nicht. Und es gibt auch keinen Mann in deinem Umfeld im Moment, mit dem du das so betreiben könntest? Nee, den gibt es leider nicht. Mhm. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Kannst du das ist für viele Menschen, die das jetzt hören, wahrscheinlich sehr befremdlich. Die denken, da ist eine junge Frau, die wirkt eigentlich ganz sympathisch und ist im Leben, hat wahrscheinlich einen ganz normalen Beruf und man sieht es ja nicht an. Was ist das für eine Motivation? Was steckt da in dir, wenn du das erklären kannst, dass du so eine Sehnsucht hast? Boah, ich kenne das. Ich habe gerade schon mal dem Vorredner dazugehört und da wollte der auch irgendwas definieren und erklären. Und das sind Dinge, die kann man irgendwie gar nicht in Worte fassen. Oder die Dame, die du vorher gefragt hast, wann hast du das denn das erste Mal gemerkt? Mhm. Und sie sagt dann, sie hat dann irgendwo so ein einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben gehabt und dann ist das passiert. Bei mir ist es nicht so. Mhm. Also War es bei dir so immer schon da, seit der Pubertät? Nee, eigentlich nicht. Ich führe das mal jetzt ganz, psychologisch weitestgehend in Anführungszeichen so darauf bei mir zurück. Ich habe also relativ freies Leben so von Seiten. Ich habe eine sehr, sehr gute Erziehung genossen, muss ich dabei sagen. Sehr, sehr freies Leben von Seiten meiner Eltern gehabt. Das heißt also, dass ich immer selbstständig war, weil ich aus einer Gastronomenfamilie komme. Und muss also immer meinen Mann stehen irgendwo. Und ich denke mal, dass sich diese Sache darauf wohl aufbaut. Also ich muss auch heute noch immer irgendwo dominant sein, muss immer stehen und stramm und zeigen, was kann ich, was bin ich. Man hört das ja auch oft aus sehr gehobenen Kreisen, aus der Wirtschaft, aus der Politik. Also das sind ja meistens dann Männer, die sehr nach außen sehr stark wirken und den ganzen Tag agieren und dominant sein müssen, dass die gerne in ihrer Sexualität genau diese andere Rolle haben. Richtig, richtig. Und das ist wohl der Punkt. Also dass ich immer irgendwo mein Leben lang so stark sein musste. Also das wird ich jetzt schon seit mindestens 5 Jahren, wenn nicht sogar schon 6 oder 7 Jahre, den Gedanken im Kopf habe, also mich wirklich mal komplett auszuliefern. Also ich sag das jetzt mal, so wie ich das wirklich meine. Aber das ist dieses Vertrauen wieder, dieser Punkt. Und da muss man halt dann auch sich rantasten und den richtigen Partner. Wann hattest du denn deinen letzten Partner, die letzte Beziehung? Die letzte Beziehung, das ist, glaube ich, im März oder so. Das war irgendwo Anfang des Jahres. Und das war normal, was man so normal nennt? Nein, da hat man auch schon so ein bisschen gespielt. Ach, so ein bisschen. Das ging aber dann auch mehr von meiner Seite aus, wo ich dann eher so den dominanten Part gespielt habe, um halt eben meinen Partner irgendwo da ein bisschen ranzuführen, um den mal wachzurücken, da ist noch was anderes. Ne? Klar, aber wenn der Partner nicht so gestrickt ist, glaube ich, kann man das auch gar nicht bewirken. Entweder ist er so oder er ist nicht so. Nee, ist es bei dir denn so, dass du diesen klassischen Sex gar nicht mehr großartig genießen kannst, weil dir das nicht gewöhnt? Doch, das auch. Doch, auf jeden Fall, natürlich. Das ist unbedingt und ganz wichtig auch für mich. Nur das ist halt eben, also ne, der geheime Wunsch. Ja, also absolut geheimer Wunsch. Geht es so weit bei dir, dass du, wenn du, dass so in den Onanie-Fantasien solche Sachen stattfinden? Nee, das habe ich nicht. Nee, das ist auch nicht irgendwie, also Onanieren ist also nicht der Punkt, der mich jetzt sexuell irgendwie reizt. In keinster Form. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte ja sagen können, dass du da liegst, machst es dir bequem in dein Bett und stellst dir vor, du wärst jetzt gefesselt im Keller und dass dann die Post abgeht bei dir. Hätte ja sein können. Nee, das ist überhaupt gar nicht der Fall. Also auch Onanieren, ich weiß nicht, also das ist wiederum ein anderes Thema, aber das ist wieder ein Ding, was ich mir in meiner Fantasie einfach nicht, da fehlen mir wahrscheinlich irgendwelche Bilder, ja, wo das einfach nicht funktioniert. Hast du denn schon mal die Überlegung gehabt, dich irgendwie, es gibt ja so SM-Zirkel und so Kreise und Gruppen, dich da anzuschließen? Ja, natürlich, ganz stark. Nur das Problem an der ganzen Sache ist dann letztendlich, wo ist dann für sag ich jetzt mal, mein Fall in Anführungszeichen, die Anlaufstelle? Wo, an wen kann ich mich wenden? Ja, das ist das. Und vor allen Dingen, wo findest du da jemanden, dem du vertrauen kannst? Richtig, auch, ne? Das würde dann wiederum kennenlernen und Bekanntschaft aufbauen und so weiter. Und das ist dann wieder dieser übliche Ablauf. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist halt eben, wo kann ich hingehen, um halt eben, sag ich mal, auf Gleichgesinnte überhaupt erstmal zu treffen. Bitte SMler, faxt uns jetzt nicht, wir machen auch diesen Kontakt jetzt nicht. Es gibt natürlich in ganz Deutschland irrsinnig viele SM-Verbindungen, ne, und Clubs. Wir sollten und das vielleicht mal einfach nur aufnehmen und dann vielleicht auch mal irgendwie eine kleine Annonce in so einem Wochenblatt oder sowas überall in der Stadt erscheinen lassen, wo dann sagen, Leute, habt ihr irgendwelche Geheimfantasien dahingehend in der SM-Szene oder Richtung, dann meldet euch hier, das wäre mal was. Das würde ich mal so als Anregung. Ich glaube, wenn du das richtig recherchieren möchtest, wirst du ganz schnell fündig werden, wo solche Gruppierungen sind. Ja, ich denke mal, im Prinzip hast du schon recht. Müssen wir einschlägige Literatur vielleicht besorgen oder die da in die Richtung tendiert. Habe ich auch schon gemacht teilweise. Nur ich stoße halt dann immer wieder auf irgendwelche Studios, die halt dann professionell genutzt werden und so weiter. Und das ist also nicht das, was ich mir vorstelle, also nicht mein Gedanke. Ich wünsche dir, dass du da irgendwie fündig wirst, aber noch schöner wäre es natürlich, wenn du einen Mann finden würdest, mit dem du auch eine Beziehung hast und dass ihr das gemeinsam aussehen könntet. Ja, genau. Vera, alles Gute. Ja, das wünsche ich dir auch, Doris. Dankeschön. Ich wünsche dir auch noch schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich dir auch. Alles Gute. Jo. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, Domian. Starke Frauen heute bei mir, die gerne devot sind. Maja, 22. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Maja. Also ich möchte noch ganz kurz zu der Sarah was sagen. Und zwar, sie sagte so, Lederpeitschen sind so teuer. Also es gibt auch billige Alternativen. Das sind dann so sehr lange. Die kosten auch nur 10 Mark. Sag bloß. Ja, die sind auch nicht schlecht. Und Reitgärten sind auch eine gute Alternative. Die gibt es in jedem guten Reitsportgeschäft. Wie teuer ist denn eine Reitgärte? Bitte? Wie teuer ist denn eine Reitgärte? Ja, das kommt drauf an, ob man eine Spring- oder eine Dressurgärte nimmt. Aber am besten sind die Springgärten mit diesem kurzen Lederlappen am Ende. Und, wie teuer? Ja, die kosten so 20, 25 Mark. Ist ja ein Schnäppchen, ne? Ja, klar. Also da muss man nur mal ein bisschen suchen, dann kann man das Ganze auch kaufen. Da du so gut informiert bist über diese Sachen, gehe ich richtig in der Annahme, dass wir auch über so einen Bereich jetzt uns unterhalten, oder nicht? Ja, auch, aber aber nicht nur. Mhm. Also was ich dazu sagen kann, ist, ich bin selber sehr devot und diene meinem Freund, wenn wir spielen, als Sklavin. Und was mich daran unheimlich reizt, ist, dieser Kontakt, ich sag mal, dieser Kontrast zwischen der heißen, prickelnden Erotik und diesem kalten Metall im Prinzip. Weil es sind halt auch Ketten dabei und Handschellen und kalter Lack und Leder und so halt. Mhm. Und das, finde ich, gibt irgendwie eine unheimlich tolle Stimmung. Du heißt ja unsere Sendung die geheimen Wünsche, Herr Frau. Gibt es bei dir irgendetwas, was noch relativ geheim ist? Ja, und zwar würde ich unheimlich gerne mal einen Dreier mit zwei Männern ausprobieren. Und ich habe das auch schon mal so... Wie ihr Mädels alle drauf seid. Zwei Männer, einen ganzen Bus von Fußballern. Mein Gott, mein ganzes Weltbild kommt ins Wanken. Domian, du bist doch selbst ein Mann. Du musst das mal so sehen. Irgendwann kannst du auch nicht mehr. Dann ist bei dir auch erstmal Pause. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Irgendwann kann ich auch nicht mehr. Ja, ich sag mal, wenn du jetzt mit einer Frau Sex hast oder so, dann kannst du vielleicht ein paar Mal kommen oder was, aber dann brauchst du auch eine Erholungsphase. Ach so, und du willst natürlich immer. Ja, klar. Du willst immer mehr, ne? Ja, natürlich. Aha. Logisch. Und ich hatte das halt bei ihm mal anklingen lassen und er sagte dann, ja gut, mit einer Frau von mir aus. Mhm. Und habe ich auch gesagt, ja, ist auch kein Problem, weil das würde ich dann auch gerne mal ausprobieren, wie das so ist. Und aber was ich daran jetzt ein bisschen gemein finde, dass ich dann im Gegenzug meinen Mann nicht dafür kriege. Weil er dann irgendwo immer die Angst hat, so, ja, ich könnte mich in den verlieben oder was und dann würde ich ihn verlassen und keine Ahnung. Also wie viel sollten es optimalerweise sein? Mit wie vielen Männern würdest du es gerne... Ach so, also wenn ich es mir aussuchen könnte, am liebsten mit dreien. Mit dreien. Du bist ja bescheiden, ne? Also da die Freundin von Timo, die wollte ja gleich, wie gesagt, eine ganze Fußballmannschaft. Ja, nee, das hat aber auch einen praktischen Sinn, weil drei, dann bist du gleich überall bedient, sag ich mal. Also keine Einzelheiten jetzt, dann haben wir hier Porno im Radio und Fernsehen. Nee, das möchte ich auch. Wir verstehen das schon alle. Ja, dann ist ja gut. Ja, das ist eine sehr pragmatische Überlegung. Ja, natürlich. Nur aber der Freund lässt sich nicht drauf ein. Nee, wahrscheinlich nicht. Und da weiß ich auch nicht, welche Argumente ich da noch vorbringen kann, um ihn davon zu überzeugen. Ja, das haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich glaube, irgendwann gibt es keine Argumente mehr, wenn der Partner das wirklich nicht will oder wenn es ihm zu hart ist oder ihn zu sehr verletzt oder berührt oder wie auch immer. Man kann den nicht dazu zwingen. Und da muss man sich entscheiden, wie wichtig sind meine Gelüste, deine Gelüste jetzt in dem Fall. Ja gut, aber ich von meiner Seite aus hätte ja auch nichts dagegen, wenn er sich jetzt drei Frauen wünschen aber würde. Moment, ich ja ihr könntet doch eigentlich irgendwie vielleicht einen Kompromiss schließen, dass ihr eine Frau und einen Mann dazu nehmen würdet. Ja, das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, aber bei ihm ist der Knackpunkt irgendwo immer so der andere Mann so als Rivale gesehen. Achso, der darf gar kein Mann bei ihm dabei sein. Nee, nee, eben. das finde ich dann schon ein bisschen ungerecht, weil ich meine, er wünscht es sich auf der anderen Seite auch mit einer Frau mit oder was. Das ist ein Argument. Also wenn du sagst, ich lasse mich, das natürlich, somit kannst du ihn natürlich kriegen, ne? Wenn du sagst, pass auf, ich lasse es zu, dass eine Frau dabei ist, ja, dann musst du auch zulassen, dass ein Mann dabei ist, ne? Naja gut, aber wenn er sich da nicht drauf einlässt, dann kann ich das auch nicht weiter beeinflussen. Zumal es ja dann auch noch die Frage ist, ob wir das in einer Spielvariante durchziehen würden oder ich sag mal in Anführungszeichen als ganz normalen Sex. Ne? Wie in der Spielvariante, wie meinst du? Ja, also das Spiel, es ist ja halt auch aus dem SM-Bereich. Das ist ja dann so, dass ich seine Sklavin bin, in dem Moment sowieso nichts zu sagen habe. Weil sonst wird das ja auch keinen Sinn machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, man kann keinen Partner dazu zwingen. Und wenn du ihn selbst zwingen würdest, hättet ihr keinen Spaß an der Situation, weil er es mit Widerwillen machen würde und es verkrampft wäre letztendlich. Also wenn es, ich kann das ja nicht einschätzen, wie er so drauf ist, ob du vielleicht doch noch ein bisschen einwirken kannst, aber sonst musst du dich von der Fantasie erstmal verabschieden. Das ist natürlich schade. Das ist natürlich schade, ja. Man kann eben nicht immer alles haben. Ne? Naja gut, aber wünschen kann man sich. Darf man sich ganz viel, ja. Vielleicht irgendwann doch nochmal in Erfüllung geht. Ja. Ja, Maja. Schönen Gruß an den Freund. Ja, mach ich. Und alles Gute. Ja, schönen Abend dir noch. Ne? Dankeschön, wiederhören. Ja, ciao. Ciao. Claudine, 34 Jahre, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Claudine. Claudine klingt aber auch ungewöhnlich. Ja, ne? Ne? Also Claudias habe ich ja schon in Massen hier gehabt, aber Claudine? Claudine. Ach, Claudine. Ja. Ich sag Claudine, wie profan. Claudine, das klingt natürlich schick. Ja, und zwar geht es darum, mein geheimer Wunsch ist mir schon erfüllt worden und das auf eine sehr erotische Art und Weise. Und wir reden nur über Sex, merke ich. Nein, weil die meisten Männer haben ja mit ihren Frauen Probleme. Und ich hatte auch Probleme, weil meine persönlichen Wünsche nie in Erfüllung gegangen sind. Und das war unter anderem auch mit 10 Männern gleichzeitig Sex zu haben und auch mit meinem Mann. Also Sex auf visueller Basis auch. Also dass Voyeure bei sind. Ja, und das ist passiert, das habt ihr praktiziert. Das haben wir praktiziert. Ich selber stamme aus einem sehr klassischen Elternhaus und ich war total verklemmt. Und klassisch heißt aus ein bürgerliches Elternhaus, gute Erziehung, wohl situiert, relativ vornehme Leute. Bis ich halt eben vor einigen Jahren meinen jetzigen Partner und Lebensgefährten kennengelernt habe. Und der mir auch nicht verheimlichte, wo er sich rumtreibt. Und wir haben unter anderem auch einen Freundschaftskreis, der die gleichen Neigungen mit uns teilt. Und unter anderem gibt es da halt eben auch Schlosspartys oder diverse andere Treffs. Schlossparty? Heißt das, dass man sich da in einem Schloss trifft für viele Ferkeleien? Und richtig. Und sich da für alle Marquis de Sade sich da ein... schließen lässt? Nein, das sind Leute aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, unter anderem auch Prominente und auch Politiker. Also ich sag jetzt hier... Keine Namen? Nein. Keine Namen, das wollen wir nicht machen. Ne? Nein, das mache ich auch nicht. Und da läuft einiges ab, ja. Und mein Traum ist halt eben in Erfüllung gegangen. Also der Traum war, mit sehr vielen Männern gleichzeitig Sex zu haben, verwöhnt zu werden. Wie viel hattest du denn insgesamt? Also wie viel waren da vor Ort? Also mein Traum war halt eben, dass mich nur 10 Männer, also 20 Hände berühren und aber nur mein Mann in mich eindringt und mit mir. Also die anderen, das ist ja schon fast malerisch. Das ist Wahnsinn. Also die Männer haben dich nur angefasst mit den Händen. Ja. Und den Geschlechtsverkehr hattest du nur mit deinem Freund? Nur mit meinem Freund. Waren die anderen Männer nackt? Die waren auch nackt, ja. Hattest du eine Augenbinde oder konntest du alles sehen? Ich konnte alles sehen. Und die Männer waren... Ich hatte gar kein Problem damit, das war wunderschön und mein Freund war auch nicht eifersüchtig. Das ist ja wirklich fast schon eine Szene für einen hocherotischen Film, ne? Oder für eine erotische Filmszene. Ja, aber die geheimen Wünsche der Frauen, das ja heute zum Thema ist, viele Frauen haben sehr viele geheime Wünsche. Jedoch die Partner von den Frauen, die haben meistens Probleme mit diesen Wünschen, weil sie sich zumeist gar nicht vorstellen können, dass ihre Partnerin auch Wünsche hat. Und die Partnerin traut sich andererseits auch nicht, ihre Wünsche halt eben auszudrücken und sich mitzuteilen und auch zu sagen, was ihr wichtig ist. Claudine, jetzt erzähl mir das doch noch mal ein bisschen eingehender. Also es waren dann so viele Männer um dich herum, die dich angefasst haben. Ja. Die haben dich nur mit den Händen berührt. Die haben mich nur mit den Händen berührt. Wo haben die dich berührt? Na, an den Beinen, an den Zehen, an den Armen, in den Achselhöhlen. Am gesamten Körper. Und mein Hals, meine Brüste, mein Bauch, das kann man nicht sagen. Und wie lange hat diese ganze Seance, nenne ich es mal, gedauert? Das kann man nicht in Zeit messen. Das ist ein Moment in einem Leben, an dem man wirklich nicht vergisst. Und der kommt einem vor wie so ein ganz irrer Traum, den man überhaupt nicht mehr aufwachen will. Trotzdem, um es mir so ein bisschen vorzustellen, hat es eine Stunde gedauert oder vielleicht nur 5 Minuten? Na, 5 Minuten, nein, das geht nicht in 5 Minuten. Also schon ein bisschen länger. Nein, das ist so eine Szenerie oder so ein Moment auch zu erleben, kann man ja nicht einfach so aus dem Stegreif. Dazu, das ergibt sich und... Also, ich höre schon, mit welcher Begeisterung du das erzählst und wie gewichtig das für dich ist. War das jetzt so toll? War das so toll? Das war mir wichtig. Möchtest du das nochmal erleben? Ich habe jetzt andere Wünsche und Träume und Blümchensex ist mir aber auch wichtig, ne? Und ich habe auch, wie die Sarah vorhin, einige SM-Erfahrungen auch gesammelt oder gesehen. Es gibt die verschiedensten Arten, seine Sexualität auszuleben. Ja. Und auf jeden Fall war das jetzt mal ein interessanter Aspekt. Hat eine Frau erzählt, dass sie sich ihren geheimsten Wunsch erfüllt hat. Und diese Frau, nämlich Claudine, hat das auch mal ganz, ganz poetisch erzählt. Ich danke für den Anruf. Gern geschehen. Einen schönen Abend noch. Dankeschön. Alles Gute, Frau. Ja. Wiederhören. Jetzt habe ich hier noch die Leonie, 20 Jahre alt. Genau. Hallo, Leonie. Hallo. Na, auch noch einen kleinen geheimen Wunsch zum Schluss? Ja. Na? Du kennst doch bestimmt diese Ampeln, die einen Blitzer davor haben, der halt ausgelöst wird, wenn man über Rot fährt. Ja, kennen wir alle, ne? Genau. Ja. Und dieser Blitzer wird auch ausgelöst, wenn man ganz langsam nur über Rot fährt. Ist das wahr? Ja. Aha. Es kommt halt darauf an, dass man über einen bestimmten Punkt fährt. Und ich fände es mal ganz toll, vorne auf einer Motorhaube von einem tollen Wagen zu sitzen irgendwie und langsam über die Ampel gefahren, über die rote Ampel gefahren zu werden und dabei geblitzt zu werden. Und das hat überhaupt nichts mit Erotik und Sex zu tun? Du lagst nicht nackt auf dem Auto? Doch. Doch. Oh. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ich würde es gerne mal machen. Ach so, ich dachte gerade, das wäre jetzt überhaupt gar nichts Sexuelles. Doch. Du möchtest nackt auf einem Auto liegen. Genau. Und ganz langsam. Aber du darfst natürlich nicht über die rote Ampel, dann gefährdest du ja Leib und Leben von anderen Menschen. Also nachts zum Beispiel. Warum möchtest du das? Warum ist das so ein geheimer Wunsch? Ich weiß nicht, also zum einen, das ist zwar leider unmöglich, würde ich gerne das Gesicht von demjenigen sehen, der dieses Foto entwickelt. Ja, das möchte ich auch gerne sehen. Aber ich weiß nicht, ich fand das einfach toll, mal witzig auch irgendwie. Ja. Vielleicht auch als so eine Art Vorspiel oder so. Ja. Vielleicht könnt ihr mal ein Arrangement mit eurer örtlichen Polizei treffen, dass die dann die andere Straße absperrt, ne, damit du das mal einmal machen kannst und dann kriegst du das Bild auch groß eingerahmt dann von der Stadt, in der du wohnst. In Berlin. Die Bullen hier sind nicht so nett. Naja, das kann ja der Oberbürgermeister dann, der regierende Bürgermeister unterschreiben. Leo, ja. Wir müssen Schluss machen. Das war doch ein nettes Schmankerl am Ende. Genau. Vielleicht klappt es ja irgendwann. Alles Gute. Ja auch. Danke, tschüss. In der Technik, Markus Liebetanz. Morgen eine offene Telefon-Talkshow. Übermorgen ist hier eine Stunde zu Gast bei mir Dirk Bach. Ich wünsche euch eine schöne und gute Nacht. Morgen 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Bis dahin, ciao.